Kundgabe 4426. Empfangen durch Bertha Dudder am 3.9.1948. Das irdische Reich und seine Herrscher. Irdische Pflichterfüllung. Geistige Arbeit. Verschreibt ihr euch der Welt, dann verschreibt ihr euch auch dem, der die Welt regiert, insofern, als dass er die Menschen zu Sklaven ihrer Triebe macht, die nur auf weltliche Freuden und materielle Güter gerichtet sind. Und dann könnet ihr euch nur schwer von seiner Herrschaft freimachen. Stellet ihr aber die Verbindung her mit dem geistigen Reich, dann machet ihr euch mir untertan, dem Vater von Ewigkeit, der euch wahrlich andere Güter schenken will als die Vergänglichkeit der irdischen Welt. Ihr steht zwar im irdischen Leben und müsset den Anforderungen dessen gerecht werden. Ihr sollt auch nach Kräften eure Pflichten erfüllen. Ihr sollt euch keineswegs ins Nichtstun versenken und glauben, dass ihr mir dadurch dienet, dass ihr euch zurückzieht in die Einsamkeit und die irdische Tätigkeit vernachlässigt. Ihr sollt rege sein und schaffen und wirken zum Wohl eurer Mitmenschen. Es soll eure Erdenarbeit in aufbauender Tätigkeit bestehen, die den Mitmenschen zum Nutzen gereichet und ihr euch also in dienender Nächstenliebe betätigt, wenngleich die Arbeit eine euch auferlegte Pflicht ist. Doch nichts sollet ihr ohne mich beginnen, immer meinen Segen dazu erbitten, und ich werde dann auch eure Arbeit segnen. Ich werde euch helfen, dass ihr sie bewältigt, dass ihr allen Anforderungen nachkommen könnt und doch auch eure geistige Aufgabe erfüllet, die Zweck und Ziel eures Erdenlebens ist. Doch niemals sollet ihr das Weltliche über das Geistige setzen. Jede übermäßige Sorge ist von Schaden für die Seele, wie sie auch unnötig ist. Denn ich übernehme jede Sorge um euer körperliches Wohl, so ihr eifrig für eure Seele sorget und diese Sorge allem voransetzt. Das irdische Reich und ihre Herrscher dürfet ihr nicht zu sehr begünstigen, wollet ihr nicht in Gefahr geraten, oberflächlich zu werden dem geistigen Reich gegenüber. Strebet ihr aber dieses als erstes an, dann werdet ihr auch irdisch bedacht werden und wahrlich besser, als ihr selbst es euch schaffen könnet. Denn ich sorge väterlich für die meinen, so wie sie in mir ihren Vater von Ewigkeit sehen, den sie lieben und ihm dienen wollen. Amen.